lass mich kein Lust und Furcht von dir in dieser Welt abwenden. Lass mich kein Lust noch Furcht, lass mich kein Lust noch Furcht von dir in dieser Welt abwenden. Lass mich kein Lust noch Furcht in dieser Welt abwenden, in dieser Welt abwenden. Beständig sein ans Ende, gib mir, du hast allein, allein in Händen. Beständig sein ans Ende, gib mir, beständig sein ans Ende, gib mir, du hast allein in Händen. Beständig sein ans Ende, gib mir, du hast allein in Händen. Du hast allein in und wem du's gibst, der hat's umsonst, es kann niemand ererben, noch erwerben durch Werke deine Gnade, die uns errett vom Sterben, die uns errett vom Sterben. Und wem du's gibst, der hat's umsonst, es kann niemand ererben, noch erwerben, durch Werke deine Gnade, die uns errett vom Sterben, die uns errett vom Sterben. Die uns errät vom Stern.